lernen will. Du kennst mich schon genau genug. Wie kannst du so etwas behaupten? Sie setzt sich auf und sieht mich ernst und auffordernd an. Anna, Anna, Anna, hör auf damit, verdammte Scheiße. Du verdrehst die Augen, sagt sie. Als ich mich das letzte Mal getraut habe, das zu tun, hast du mich übers Knie gelegt. Oh, genau da hätte ich dich jetzt auch gern. Ihre Miene erhellt sich. Sag es mir, und du darfst es tun. Was? Du hast mich sehr wohl verstanden. Du handelst mit mir? Ich kann meine Fassungslosigkeit nicht verbergen. Sie nickt. Nicht handeln, sondern verhandeln. Ich verziehe das Gesicht. So läuft das aber nicht, Anastasia. Okay, dann erzähl es mir eben, und ich verdrehe die Augen. Ich lache. Jetzt wird sie albern. In meinem T-Shirt sieht sie so niedlich aus. Ihre Augen leuchten vor Sehnsucht. Anastasia, immer scharf auf Information. Ich überlege. Und da fällt mir etwas ein. Ich könnte sie versohlen. Das will ich schon seit dem Abendessen, und zwar so, dass es Spaß macht. Ich stehe auf. Nicht weggehen, warne ich sie und verlasse das Zimmer. Ich hole den Schlüssel zum Spielzimmer aus dem Arbeitszimmer und gehe nach oben. Dort krame ich die gewünschten Spielsachen aus der Truhe und überlege, ob ich auch Gleitcreme mitnehmen soll. Doch bei genauerem Nachdenken und auf der Grundlage der jüngsten Erfahrung glaube ich nicht, dass Anna welche braucht. Als ich zurückkomme, sitzt sie auf dem Bett. Die Neugier steht ihr ins Gesicht geschrieben. »Wann musst du morgen bei deinem ersten Vorstellungsgespräch sein?«, frage ich. »Um 2 Uhr nachmittags.« »Ausgezeichnet, also nicht früh aus den Federn.« »Gut, steh auf und komm hierher.« Ich zeige auf einen Punkt vor meinen Füßen. Sofort springt Anna auf. Sie ist bereit, erwartungsvoll. »Vertraust du mir?« Als sie nickt, breite ich die Hand aus, so dass 2 silberne Geisha-Kugeln in Sicht kommen. Zweifelnd blickt sie zwischen den Kugeln und mir hin und her. »Die sind nagelneu. Ich werde sie dir jetzt einführen, und dann werde ich dich versohlen. Nicht als Strafe, sondern für die Lust, für deine und für meine.« Montag, 30. Mai 2011. Als sie nach Luft schnappt, ist das Musik für meinen Schwanz. »Dann werden wir vögeln«, flüstere ich. »Und wenn du danach noch die Augen offen halten kannst, werde ich dir ein paar Dinge über meine Vergangenheit verraten. Einverstanden?« Sie nickt. Ihr Atem geht schneller und ihre Pupillen sind dunkel und geweitet von Begierde und Wissensdurst. Braves Mädchen, Mund auf. Kurz zögert sie, versteht nicht ganz, doch sie gehorcht, bevor ich sie tadeln muss. Weiter. Ich schiebe ihr beide Kugeln in den Mund. Sie sind ein wenig groß und schwer und werden ihr loses Mundwerk eine Weile stopfen. Sie müssen befeuchtet werden, saugen. Sie ist verwirrt und versucht zu saugen. Ihre Körperhaltung ändert sich leicht, als sie sich windet und die Schenkel zusammenpresst. Oh ja, stillhalten, Anastasia, warne ich, obwohl ich die Show genieße. Genug. Halt, befehle ich und ziehe ihr die Kugeln aus dem Mund. Dann streife ich die Bettdecke beiseite und setze mich. Komm her. Lasziv und sexy schlendert sie auf mich zu. Meine kleine versaute Anna. Jetzt dreh dich um und leg die Hände um die Knöchel. Ihre Miene verrät mir, dass sie mit dieser Anweisung nicht gerechnet hat. Los, beharre ich und stecke mir selbst die Kugeln in den Mund. Sie dreht sich um, beugt sich geschmeidig vor und präsentiert mir ihre langen Beine und den tollen Po. Mein T-Shirt rutscht ihr den Rücken hinauf in Richtung Kopf und Haarmähne. Wie gern würde ich mich noch länger an diesem berauschenden Anblick weiden und mir ausmalen, was ich alles mit ihr anstellen könnte. Doch im Moment will ich sie versohlen und ficken. Ich lege die Hand auf ihren Hintern und genieße die Wärme unter meiner Handfläche, als ich sie durch das Höschen liebkose. Oh, dieser Arsch gehört mir, nur mir, und er wird gleich noch viel wärmer werden. Ich schiebe ihr Höschen zur Seite, dass ihre Schamlippen frei liegen, und halte sie mit der Hand fest. Ich muss mich beherrschen, um nicht mit der Zunge ihr Geschlecht entlang zu streichen. Außerdem habe ich den Mund voll. Stattdessen fahre ich ein paar Mal zwischen Damm und Klitoris hin und her, bevor ich den Finger in sie hineinstecke. Ein wohliger Seufzer entweicht meiner Kehle, als ich den Finger langsam kreisen lasse, um sie zu weiten. Sie stöhnt und ich habe wie auf Kommando einen Ständer. Miss Steele ist einverstanden. Sie will es. Ich lasse den Finger noch einmal in ihr kreisen, ziehe ihn heraus und hole die Kugeln aus meinem Mund. Sanft führe ich die erste und dann die zweite ein und lege die Schlaufe des Bändchens über ihre Klitoris. Anschließend küsse ich sie auf den nackten Po und rücke das Höschen wieder zurecht. »Komm hoch«, befehle ich. Ich umfasse ihre Hüften, bis ich sicher bin, dass sie fest auf beiden Füßen steht. »Alles klar?«, frage ich. »Ja.« Ihre Stimme ist heiser. »Dreh dich um.« Sie gehorcht aufs Wort. »Und wie fühlt es sich an, will ich wissen?« »Seltsam.« »Seltsam gut oder seltsam schlecht?« »Seltsam gut.« Sie muss sich an die Dinger gewöhnen, und da gibt es keine bessere Methode, als sich nach einem Gegenstand zu strecken und danach zu greifen. »Ich möchte ein Glas Wasser. Geh bitte und hol mir eins. Und wenn du zurückkommst, lege ich dich übers Knie. Vergiss das nicht, Anastasia.« Sie ist zwar verwundert, macht jedoch kehrt und geht wie auf Eiern aus dem Zimmer. Während sie draußen ist, nehme ich ein Kondom aus der Schublade. Der Vorrat geht zur Neige. Ich muss welche nachkaufen, solange bis ihre Pille endlich wirkt. Ich setze mich wieder aufs Bett und warte ungeduldig. Als sie zurückkehrt, sind ihre Schritte schon selbstbewusster. Das Wasser hat sie auch mitgebracht. »Danke«, sage ich, trinke rasch einen Schluck und stelle das Glas auf den Nachttisch. Als ich aufblicke, betrachtet sie mich mit unverhohlener Begierde. Der Gesichtsausdruck steht ihr. »Komm, stell dich neben mich, so wie beim letzten Mal.« Sie tut es, inzwischen atmet sie stoßweise und schwer. »Junge, Junge, die ist echt angetörnt, so anders als beim ersten Mal versohlen.« »Mach sie noch ein bisschen schärfer, Gray.« »Frag mich, mein Tonfall ist streng.« Sie zieht ein ratloses Gesicht. »Frag mich!« »Los, Anna.« Sie runzelt die Stirn. »Frag mich, Anastasia, ich sage es nicht noch einmal.« Mein Tonfall ist schärfer geworden. Endlich kapiert sie, was ich von ihr will, und errötet. »Legen Sie mich übers Knie, bitte, Sir«, flüstert sie. Diese Worte. Ich schließe die Augen und lasse sie in meinem Kopf widerhallen. Dann packe ich sie an der Hand und zerre sie über meine Knie, so dass ihr Oberkörper auf dem Bett landet. Während ich mit der einen Hand ihren Po liebkose, streiche ich ihr mit der anderen Strähnen aus dem Gesicht und schiebe sie hinter ihre Ohren. Danach greife ich ihr auf Nackenhöhe ins Haar, damit sie sich nicht rühren kann. »Ich will dein Gesicht sehen können, während ich dich versohle, Anastasia.« Ich streichle ihren Po und drücke gegen ihre Vulva, wohlwissend, dass die Kugeln dadurch noch tiefer in sie hineingeschoben werden. Sie stöhnt genüsslich. »Das dient einzig und allein der Lust, Anna, deiner und meiner.« Ich hebe die Hand und versetze ihr einen heftigen Klaps. »Ah«, entfährt es ihr, und sie verzieht das Gesicht. Ich streichle ihren wundervollen Hintern, während sie sich an das Gefühl gewöhnt. Als sie sich wieder entspannt hat, schlage ich erneut zu. Sie stöhnt auf. Ich unterdrücke meine Reaktion und fange an. Rechte Pobacke, linke Pobacke. Danach ist der Übergang zwischen Schenkeln und Hintern dran. Nach jedem Schlag liebkose und massiere ich ihren Po und sehe, wie ihre Haut unter dem Spitzenhöschen eine zartrosa Tönung annimmt. Sie keucht, völlig versunken in ihr Verlangen, und genießt, was ich da mache. Ich halte inne. Ich will ihren Arsch in seiner gesamten rosigen Pracht sehen. Gemächlich, um sie noch weiter zu reizen, streife ich ihr das Höschen ab und streiche mit den Fingerspitzen über ihre Schenkel, Kniekehlen und Waden. Sie hebt die Füße und schubst das Höschen auf den Boden. Dann fängt sie an, sich zu winden, hört aber auf, als ich die flache Hand auf ihre erhitzte Haut lege. Wieder packe ich sie am Haar und beginne von neuem. Erst ganz sanft, wieder nach demselben Muster. Sie ist feucht, ihre Erregung benetzt meine Handfläche. Als ich fester in ihr Haar greife, stöhnt sie auf. Ihre Augen sind geschlossen, ihre Lippen geöffnet und schlaff. Fuck, sie ist so heiß. Braves Mädchen. Meine Stimme ist heiser, mein Atem kommt stoßweise. Ich versohle sie noch ein wenig, bis ich es nicht mehr aushalte. Ich will sie. Jetzt. Ich greife nach der Schlaufe und ziehe die Kugeln aus ihr heraus. Sie schreit vor Lust auf. Ich drehe sie um, halte kurz inne, um mir die Hose vom Leib zu reißen und das lästige Kondom überzustreifen und lege mich neben sie. Dann packe ich sie an den Händen, hebe sie über ihren Kopf, wälze mich langsam auf sie und dringe in sie ein, während sie wimmert wie ein Kätzchen. Oh, Baby. Sie fühlt sich unbeschreiblich an. Ich will, dass wir miteinander schlafen. Ich habe noch ihre Worte im Ohr. Ganz, ganz sanft fange ich an, mich zu bewegen. Ich spüre jeden kostbaren Zentimeter von ihr, küsse sie und erfreue mich gleichzeitig an ihrem Mund und ihrem Körper. Sie schlingt die Beine um mich, geht bei jedem sachten Stoß mit und wiegt sich im Gleichtakt mit mir, bis sich die Erregung ins Unermessliche steigert. Sie lässt los. Ihr Orgasmus sorgt dafür, dass ich vollends die Beherrschung verliere. Anna, rufe ich aus und ergieße mich in sie. Loslassen. Eine wundervolle Erlösung. Ich will mehr. Brauche mehr. Als ich mich wieder gefasst habe, schiebe ich die seltsamen Gefühle beiseite, die in mir aufsteigen und mich von innen zerfressen. Es ist nicht so wie die Dunkelheit, aber dennoch etwas, das ich fürchten muss. Etwas, das ich nicht verstehe. Sie fasst nach meiner Hand. Ich öffne die Augen und schaue in ihre, in denen ich Schläfrigkeit und tiefe Befriedigung erkennen kann. Das war schön, flüstere ich und küsse sie zärtlich. Sie belohnt mich mit einem benommenen Lächeln. Ich stehe auf, decke sie zu, hebe meine Pyjamahose auf und gehe ins Bad, wo ich das Kondom entferne und wegwerfe. Dann ziehe ich die Hose an und suche die Arnika-Creme. Als ich zum Bett zurückkehre, grinst Anna selig. »Dreh dich um«, befehle ich. Für einen Augenblick nehme ich an, dass sie die Augen verdrehen wird. Aber den Gefallen tut sie mir nicht. »Dein Arsch schillert in den schönsten Farben«, stelle ich zufrieden mit dem Ergebnis fest. Ich gebe ein wenig Creme auf meine Handfläche und massiere sie langsam in ihren Hintern ein. »Nun aber raus mit der Sprache, Gray«, sagt sie gähnend. »Du verstehst es wirklich, einen schönen Moment zu versauen. Wir hatten eine Abmachung. Wie fühlst du dich?« »Übers Ohr gehauen.« Mit einem tiefen Seufzer stelle ich die Arnika-Creme auf den Nachttisch, schlüpfe ins Bett, nehme Anna in die Arme und küsse sie aufs Ohr. Die Frau, die mich zur Welt gebracht hat, war eine Crack-Hure, Anastasia. Und jetzt schlaf. Sie erstarrt in meinen Armen. Ich ebenfalls. Ich will ihr Verständnis und ihr Mitleid nicht. »War?« flüstert sie. »Sie ist tot. Wie lange schon?« »Sie ist gestorben, als ich 4 war. Ich kann mich so gut wie gar nicht mehr an sie erinnern, nur noch an ein paar Einzelheiten. Carrick hat mir einige Dinge über sie erzählt. Bitte schlaf jetzt.« Nach einer Weile kuschelt sie sich an mich. »Gute Nacht, Christian. Gute Nacht, Anna.« Ich küsse sie noch einmal, atme ihren beruhigenden Duft ein und kämpfe gegen die Erinnerung. »Du sollst die Äpfel nicht pflücken und dann einfach wegschmeißen, Arschloch. Verpiss dich, du doofer Schleimer.« Elliot pflückt einen Apfel, beißt hinein und wirft ihn dann nach mir. »Würmchen«, hänselt er mich. »Nein, nenn mich nicht so.« Ich springe ihn an und bearbeite sein Gesicht mit den Fäusten. »Du blöder Wichser, das ist Essen, du verschwendest es. Opa verkauft die Äpfel. Wichser, Wichser, Wichser.« »Elliot, Christian«, Dad zerrt mich von Elliot weg, der auf dem Boden kauert. »Was ist da los?« Der Typ tickt nicht mehr sauber. »Elliot.« Er macht die Äpfel kaputt. Wut steigt in meiner Brust auf. Ich glaube, gleich platze ich. Er beißt einmal ab und schmeißt sie dann weg, oder er wirft sie nach mir. »Elliot, stimmt das?« Elliot errötet unter Dads strengem Blick. »Ich glaube, du kommst mal besser mit. Christian, du sammelst die Äpfel ein. Du kannst Mom beim Kuchenbacken helfen.« Als ich aufwache, schläft sie tief und fest. Ich habe die Nase in ihrem duftenden Haar und die Arme schützend um sie gelegt. Ich habe geträumt, dass ich mit Elliot in der Apfelplantage meines Großvaters herumgetobt bin. Es waren glückliche, zornige Tage. Es ist kurz vor 7. Wieder eine Nacht in einem Bett mit Miss Steele. Es ist merkwürdig, neben mir aufzuwachen, allerdings auf eine angenehme Weise. Ich überlege, ob ich sie mit einem Morgenfick wecken soll, mein Körper ist mehr als bereit. Aber sie liegt praktisch im Koma und ist vermutlich wund. Ich lasse sie besser schlafen. Also stehe ich vorsichtig auf, um sie nicht zu stören, schnappe mir ein T-Shirt, hebe ihre Kleider vom Boden auf und schlendere ins Wohnzimmer. »Guten Morgen, Mr. Gray.« Mrs. Jones ist in der Küche beschäftigt. »Guten Morgen, Gail.« Ich strecke mich, schaue aus dem Fenster und betrachte die Überreste eines rosigen Sonnenaufgangs. »Ist das Schmutzwäsche?« fragt sie. »Ja, die Sachen sind von Anastasia. Soll ich sie waschen und bügeln?« »Reicht die Zeit?« »Ich lege sie in den Schnellwaschgang.« »Prima, danke.« Ich gebe ihr Annas Kleider. »Wie geht es Ihrer Schwester?« »Sehr gut, danke. Die Kinder werden immer größer. Jungs können ganz schön anstrengend sein.« »Ich weiß.« Sie lächelt und fragt, ob ich Kaffee möchte. »Bitte, ich bin im Arbeitszimmer.« Sie betrachtet mich, und ihr freundliches Lächeln weicht einem Wissenden. Etwas, das nur Frauen verstehen. Dann hastet sie aus der Küche, in den Wäscheraum wahrscheinlich. Was hat die denn für ein Problem? Okay, heute ist der erste Montag, überhaupt das erste Mal in den 4 Jahren, die sie nun bei mir arbeitet, dass eine schlafende Frau in meinem Bett liegt. Aber das ist doch kein Jahrhundertereignis. Frühstück für 2, Mrs. Jones, ich glaube, das kriegen Sie hin. Kopfschüttelnd begebe ich mich ins Arbeitszimmer und mache mich ans Werk. Duschen werde ich später. Vielleicht mit Anna. Ich frage meine Mails ab und schicke eine an Andrea und Ross, in der ich ihnen mitteile, dass ich heute erst am Nachmittag ins Büro komme. Dann widme ich mich Barneys neuester Strategieplanung. Gail klopft an, bringt mir eine zweite Tasse Kaffee und meldet, es sei bereits 7:45. So spät. Ich gehe heute Vormittag nicht ins Büro. Taylor wollte es wissen. Erst heute Nachmittag. Ich gebe ihm Bescheid. Miss Steels Sachen habe ich in ihren Schrank gehängt. Danke, das ging aber fix. Schläft sie noch? Ich nehme das mal an. Und wieder ist da dieses vielsagende Lächeln. Als ich die Augenbrauen hochziehe, wird es breiter, bevor sie sich umdreht und mein Arbeitszimmer verlässt. Ich schiebe die Unterlagen weg, nehme die Kaffeetasse und gehe mich duschen und rasieren. Als ich fertig angezogen bin, liegt Anna noch immer im Koma. »Du hast sie hart rangenommen, Gray. Und es war angenehm, ja, mehr als das. Sie wirkt so friedlich und absolut sorglos. Sehr gut.« Ich nehme meine Uhr vom Nachtkasten, öffne spontan die oberste Schublade und stecke das letzte Kondom ein. Man kann ja nie wissen. Danach schlendere ich durchs Wohnzimmer in Richtung Arbeitszimmer. »Möchten Sie frühstücken, Sir?« »Ich frühstücke später mit Anna, danke.« Ich setze mich an meinen Schreibtisch, greife zum Telefon und rufe Andrea an. Nachdem wir ein paar Worte gewechselt haben, verbindet sie mich mit Ross. »Und wann können wir mit Ihnen rechnen?« Ross' Tonfall ist sarkastisch. »Guten Morgen, Ross, wie geht es Ihnen?« erwidere ich zuckersüß. »Ich bin stinksauer.« »Auf mich?« »Ja, auf Sie und Ihre laxe Arbeitsauffassung.« »Ich komme später ins Büro. Der Grund meines Anrufs ist, dass ich beschlossen habe, Woods Firma zu liquidieren.« »Das habe ich ihr bereits erklärt, aber Sie und Marco lassen sich zu viel Zeit damit. Ich will, dass es sofort erledigt wird, deshalb erinnere ich Sie daran, dass dieser Schritt für den Fall geplant war, sollte sich die Bilanz des Unternehmens nicht verbessern. Und das ist geschehen.« »Er braucht mehr Zeit. Das interessiert mich nicht, Ross. Wir können keinen Klotz am Bein gebrauchen.« »Sind Sie sicher? Ich habe auch keine Lust mehr, mir noch länger diese lahmen Ausreden anzuhören.« »Genug davon, meine Entscheidung steht. Entweder hopp oder top, sagen Sie Marco, er soll mich anrufen.« »Okay, okay, wenn Sie das wirklich wollen, sonst noch etwas?« »Ja, und teilen Sie Barney mit. Der Prototyp sieht ganz gut aus. Allerdings bin ich mir bei der Schnittstelle noch nicht ganz sicher.« »Ich fand, dass die Schnittstelle gut funktioniert, nachdem ich sie erstmal durchschaut hatte. Nicht, dass ich eine Expertin wäre.« »Nein, irgendetwas fehlt. Reden Sie mit Barney.« »Ich will heute Nachmittag mit ihm darüber sprechen.« »Persönlich?« Ihr Sarkasmus geht mir auf die Nerven, doch ich achte nicht auf ihren Tonfall und teile ihr mit, ich hätte gern sein ganzes Team beim Brainstorming dabei. »Das wird ihn freuen, also sehen wir uns heute Nachmittag.« »Es scheint ihr wichtig zu sein.« »Ja«, versichere ich ihr. »Verbinden Sie mich nochmal mit Andrea.« Während ich darauf warte, dass sie abhebt, schaue ich zum wolkenlosen Himmel hinaus. Er hat die gleiche Farbe wie Annas Augen. »Jetzt wirst du sentimental, Gray.« Eine Bewegung lässt mich aufmerken. Als ich aufblicke, sehe ich zu meiner Freude Anna in der Tür stehen. Sie trägt nichts als mein T-Shirt. Ihre langen, wohlgeformten Beine sind ein Anblick, der nur für mich bestimmt ist. Sie hat tolle Beine. »Mr. Gray?« meldet sich Andrea. Meine und Annas Augen treffen sich. Sie haben wirklich die Farbe eines Sommerhimmels und wirken genauso warm. Gütiger Gott, ich könnte mich den ganzen Tag in dieser Wärme ahlen. Jeden Tag. Mach dich nicht lächerlich, Gray. Sagen Sie alle meine Termine für heute Vormittag ab, aber richten Sie Bill aus, er soll mich anrufen. Ich komme um 2, ich muss heute Nachmittag noch mit Marco reden. Das wird mindestens eine halbe Stunde dauern. Ein leichtes Lächeln umspielt Annas Lippen, und ich ertappe mich dabei, dass ich diese Geste nachahme. Vereinbaren Sie einen Termin mit Barney und seinem Team nach dem Gespräch mit Marco, oder von mir aus auch morgen, und sorgen Sie dafür, dass ich die ganze Woche eine Lücke für Claude habe, jeden Tag. Sam wollte heute Vormittag mit Ihnen reden. Sagen Sie ihm, er soll warten. Es geht um Darfur. Oh. Offenbar betrachtet er den Hilfskonvoi als eine wunderbare Gelegenheit, PR in eigener Sache zu betreiben. Oh Gott, das meint er doch nicht etwa ernst. Nein, für Darfur will ich keine Publicity. Mein Tonfall ist barsch. Ich könnte mir die Haare raufen. Er sagt, ein Journalist vom Forbes Magazine würde gern mit Ihnen darüber sprechen. Woher zum Teufel wissen die davon? Sagen Sie Sam, er soll sich darum kümmern, zische ich, dafür wird er schließlich bezahlt. Möchten Sie selbst mit ihm reden? Fragt sie. Nein. Wird gemacht. Ich muss auch noch auf die Einladung zu der Veranstaltung am Samstag antworten. Was für eine Veranstaltung? Die Gala der Handelskammer. Das ist nächsten Samstag, erkundige ich mich, weil ich eine plötzliche Eingebung habe. Ja, Sir. Moment. Ich drehe mich zu Anna um, die mit dem linken Fuß wippt und mich nicht aus ihren himmelblauen Augen lässt. Wann kommst du aus Georgia zurück? Am Freitag, erwidert sie. Ich brauche eine zweite Karte, weil mich jemand begleitet. Eine Begleitung? Ruft Andrea ungläubig aus. Ich seufze auf. Ja, Andrea, ganz genau. Ihr Name ist Miss Anastasia Steele. Ja, Mr. Gray. Sie klingt, als hätte ich ihr gerade eine Riesenfreude gemacht. Fuck, was ist denn nur mit meinen Mitarbeitern los? Das ist vorläufig alles. Ich lege auf. Guten Morgen, Miss Steele. Mr. Gray, erwidert Anna. Ich umrunde meinen Schreibtisch, bis ich vor ihr stehe und liebkose ihr Gesicht. Ich wollte dich nicht wecken. Du hast so friedlich ausgesehen. Hast du gut geschlafen? Ich fühle mich sehr ausgeruht, danke. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, bevor ich unter die Dusche gehe. Sie lächelt und ihre Augen strahlen vor Glück. Es ist schön, sie so zu sehen. Bevor ich mich wieder an die Arbeit mache, beuge ich mich vor und küsse sie sanft. Plötzlich fällt sie mir um den Hals, vergräbt ihre Finger in meinem Haar und presst ihren Körper an mich. Wow. Da ihre Lippen nicht locker lassen, erwidere ich ihren Kuss. Ihre wilde Leidenschaft überrascht mich. Mit der einen Hand umfasse ich ihren Kopf, mit der anderen ihren nackten, kürzlich versohlten Arsch. Mein Körper fängt Feuer wie trockenes Reisig. Aha. Eine anständige Mütze voll Schlaf bekommt ihr offensichtlich. Verlangen schwingt in meinem Tonfall mit. Ich schlage vor, du gehst duschen, oder soll ich dich lieber gleich auf meinem Schreibtisch vögeln? Ich nehme den Schreibtisch, flüstert sie, die Lippen an meine Mundwinkel geschmiegt und presst sich gegen meine Erektion. Mann, das ist eine Überraschung. Ihre Augen sind dunkel und es spiegeln sich Lust und Begierde darin. Inzwischen haben Sie offenbar Blut geleckt, Miss Steele. Sie werden unersättlich. Aber mein Appetit beschränkt sich nur auf Sie, Mr. Gray. Verdammt richtig. Nur auf mich. Ihre Worte wirken auf meine Libido wie Sirenengesang. Ich kann mich nicht länger beherrschen. Ich fege alles vom Schreibtisch, sodass Papiere, Telefon und Stifte klappernd zu Boden fallen oder sanft hinabschweben. Doch das ist mir egal. Ich hebe Anna hoch und lege sie quer über den Schreibtisch. Ihr Haar fließt über die Schreibtischkante auf die Sitzfläche des Stuhls. »Du willst es, also bekommst du es auch, Baby«, knurre ich, fördere das Kondompäckchen zutage und öffne meinen Reißverschluss. So schnell wie möglich stülpe ich das Kondom über meinen Schwanz und schaue auf die unersättliche Miss Steele hinunter. »Ich hoffe, du bist bereit«, warne ich sie, packe ihre Handgelenke und halte sie seitlich am Körper fest. Mit einer raschen Bewegung dringe ich in sie ein. »Herrgott, Anna, du bist ja sowas von bereit. Ich gebe ihr einen Sekundenbruchteil Zeit, sich an meine Gegenwart zu gewöhnen. Dann fange ich an zu stoßen. Wieder und wieder, härter und härter.« Den Mund zu einem lautlosen Flehen geöffnet, legt sie den Kopf in den Nacken. während sich ihre Brüste im Gleichtakt mit jedem Stoß heben und senken. Sie schlingt die Beine um mich, als ich stehend weiter in sie hineinstoße. »Das willst du also, Baby?« Sie geht mit jedem Stoß mit, wiegt sich unter mir und stöhnt, als ich sie nehme. Immer weiter treibe ich sie in die Ekstase hinein, bis ich spüre, wie sie sich um mich zusammenzieht. »Komm schon, Baby, zeig's mir, tu's für mich«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Und sie tut es. Eine Pracht. Ihr Aufschrei zieht mich in meinen eigenen Orgasmus. Fuck. Ich komme genauso spektakulär wie sie und sinke auf ihr zusammen, während ihr Körper unter den Nachwehen des Orgasmus zuckt. Verdammt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was zum Teufel machst du mit mir? Ich bin außer Atem, meine Lippen streifen ihren Hals. Du verzauberst mich, Anna. Du besitzt magische Kräfte, denen ich mich nicht entziehen kann. Und du hast mich angefallen. Ich lasse ihre Handgelenke los und will aufstehen, doch sie schlingt die Beine fester um mich und fährt mir mit den Fingern durchs Haar. »Ich bin diejenige, die verzaubert ist«, flüstert sie. Unsere Blicke treffen sich, und ihre ist so eindringlich, als könne sie in mich hineinschauen. Bis in meine dunkle Seele. Mist. Lass mich los, das ist zu viel. Ich umfasse ihr Gesicht mit den Händen und küsse sie rasch. Doch im nächsten Moment steht mir ein hässliches Bild vor Augen. Sie mit einem anderen in dieser Stellung. Nein, sie wird das nie mit einem anderen machen. Niemals. Du gehörst mir. Meine Worte durchschneiden die Luft wie Peitschenknallen. Hast du mich verstanden? Ja, dir, sagt sie. Ihr Gesichtsausdruck verrät mir, dass es von Herzen kommt. Aus ihrem Tonfall spricht Überzeugung. Und meine grundlose Eifersucht legt sich. »Bist du sicher, dass der Georgia-Trip unbedingt nötig ist?« frage ich und streiche ihr das Haar aus dem Gesicht. Sie nickt. »Verdammt!« Als ich mich aus ihr zurückziehe, zuckt sie zusammen. »Bist du wund?« »Ein bisschen«, erwidert sie mit einem schüchternen Lächeln. »Ich mag es, wenn du wund bist. Es erinnert dich daran, wo ich war, und zwar nur ich allein.« Ich küsse sie grob und besitzergreifend, weil ich nicht will, dass sie nach Georgia fliegt. Außerdem hat mich seitdem niemand mehr angefallen. Seit Eleanor. Und selbst dann war es immer geplant gewesen, Teil einer Inszenierung. Ich richte mich auf, strecke die Hand aus und ziehe sie hoch. »Stets vorbereitet«, stellt sie fest, als ich das Kondom abstreife. Ich sehe sie verdattert an und mache meinen Reißverschluss zu. Anstelle einer Erklärung hält sie das Folienpäckchen hoch. »Ein Mann darf hoffen, Anastasia, vielleicht auch träumen, und manchmal wird der Traum sogar wahr.« Ich hatte keine Ahnung, dass das Ding so bald zum Einsatz kommen würde, und noch dazu nach ihren Bedingungen, nicht nach meinen. »Miss Steele, für ein Unschuldslamm steckst du voller Überraschung.« »Also war das auf deinem Schreibtisch gerade eben ein Traum?« fragt sie. »Schätzchen.« Ich hatte schon unzählige Male Sex auf diesem Schreibtisch, allerdings ging die Initiative immer von mir aus, nicht von der Sub. So funktioniert das nämlich nicht. Ihre Miene verdüstert sich, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Scheiße, was soll ich dazu sagen, Anna? Im Gegensatz zu dir habe ich eine Vergangenheit. Verärgert fahre ich mir mit der Hand durchs Haar, der heutige Vormittag verläuft nicht plangemäß. Ich sollte wohl besser unter die Dusche gehen, sagt sie bedrückt. Sie steht auf und macht einige Schritte in Richtung Tür. »Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Wenn du geduscht hast, können wir zusammen frühstücken. Ich glaube, Mrs. Jones hat deine Sachen gewaschen, sie liegen im Schrank.« Sie wirkt überrascht und beeindruckt. »Danke«, sagt sie. »Gern geschehen.« Sie mustert mich verwirrt und runzelt die Stirn. »Was ist?« will ich wissen. »Was ist mit dir?« gibt sie zurück. »Was meinst du?« »Naja, du benimmst dich noch merkwürdiger als sonst.« »Du findest mich merkwürdig?« »Anna, Baby, merkwürdig ist mein zweiter Vorname.« »Manchmal.« »Sag es ihr, gesteh ihr, dass sich schon lange keine Frau mehr auf dich gestürzt hat.« »Sie erstaunen mich immer wieder, Miss Steele.« »Inwiefern?« »Sagen wir einfach, was gerade passiert ist, war ein Vergnügen, mit dem ich nicht gerechnet hatte.« Wir wollen doch, dass Sie zufrieden sind, Mr. Gray, zieht sie mich auf und beobachtet mich weiter. Was Ihnen auch gelingt, räume ich ein, aber außerdem entwaffnest du mich. Ich dachte, du wolltest unter die Dusche gehen. Sie zieht die Mundwinkel nach unten. Mist. Ja, bis gleich. Sie dreht sich um und hastet aus meinem Arbeitszimmer, während ich mich fühle, als wäre ich gefangen in einem Labyrinth. Ich schüttle den Kopf, um wieder klar denken zu können, sammle meine verstreuten Habseligkeiten vom Boden auf und räume sie zurück auf den Schreibtisch. Wie zum Teufel kann sie einfach in mein Arbeitszimmer spazieren und mich verführen? Ich bin derjenige, der in dieser Beziehung das Sagen hat. Darüber habe ich schon letzte Nacht nachgedacht. Über ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Zuneigung. Wie soll ich verdammt nochmal damit klarkommen? Mit so etwas kenne ich mich nicht aus. Ich greife zum Telefon. Aber es ist schön. Ja, mehr als schön. Der Gedanke bringt mich zum Lachen und ich erinnere mich an ihre Schönmail. Verdammt, ich habe einen Anruf von Bill verpasst. Offenbar hat er versucht, mich während meines Schäferstündchens mit Miss Steele zu erreichen. Ich setze mich, wieder her über mein eigenes Reich, weil sie jetzt unter der Dusche ist, an den Schreibtisch und rufe ihn zurück. Bill muss mir von Detroit erzählen und ich muss endlich wieder meinen Job auf die Reihe kriegen. Da Bill nicht rangeht, rufe ich Andrea an. »Mr. Gray? Ist der Jet heute und morgen frei?« »Der nächste Einsatz ist erst am Donnerstag geplant, Sir.« »Prima, können Sie versuchen, Bill zu erreichen?« »Klar.« Mein Gespräch mit Bill dauert ziemlich lang. Ruth hat ihre Sache großartig gemacht und alle derzeit in Detroit zum Verkauf stehenden Industriebrachen recherchiert. Zwei eignen sich für das Hightech-Werk, das wir dort bauen wollen. Bill ist sicher, dass die nötigen Arbeitskräfte in Detroit zu haben sind. Mir graut es schon. Muss es denn unbedingt Detroit sein? Ich erinnere mich noch undeutlich an diese Stadt. Betrunkene, Obdachlose und Cracksüchtige, die uns auf der Straße anbrüllten. Die Bruchbude, die wir als unser Zuhause bezeichneten. Und eine junge, kaputte Frau, die Crackhure, die ich Mami nannte, wie sie in einem schäbigen, schmutzigen, stickigen, von Staubflocken erfüllten Zimmer saß und ins Leere starrte. Und an ihn. Ich erschaudere. Denk nicht an ihn oder an sie. Nur, dass ich machtlos dagegen bin. Anna hat kein Wort über meine nächtliche Beichte verloren. Ich habe die Crackhure noch niemandem gegenüber erwähnt. Vielleicht hat Anna mich ja deshalb heute Morgen angefallen. Sie glaubt, dass ich Liebe und Zuneigung brauche. Scheiß drauf, Baby, ich nehme deinen Körper, wenn du ihn mir aufdrängst. Aber sonst geht es mir gut. Doch noch während mir dieser Gedanke durch den Kopf schießt, frage ich mich, ob das auch wirklich stimmt. Das muss ich mit Dr. Flynn besprechen, wenn er zurück ist. Doch im Moment habe ich Hunger. Hoffentlich hat sie ihren süßen Arsch inzwischen aus der Dusche bewegt, denn ich muss dringend etwas essen. Anna steht am Küchentresen und plaudert mit Mrs. Jones, die schon fürs Frühstück gedeckt hat. »Möchten Sie auch etwas essen?« fragt Mrs. Jones. »Nein, danke«, erwidert Anna. »Oh nein, das wollen wir gar nicht erst einreißen lassen.« »Natürlich isst du etwas«, herrsche ich die beiden an. »Sie nimmt Pfannkuchen, Speck und Eier, Mrs. Jones.« »Ja, Mr. Gray, und was darf ich für Sie vorbereiten?« antwortet sie, ohne mit der Wimper zu zucken. »Ein Omelett, bitte, und etwas Obst. Setz dich«, befehle ich Anna und zeige auf einen der Barhocker. Sie gehorcht. Ich setze mich neben sie. Unterdessen macht Mrs. Jones Frühstück für uns. »Hast du dein Ticket schon?« erkundige ich mich. »Nein, ich buche gleich, wenn ich nach Hause komme, übers Internet.« »Hast du überhaupt Geld dafür?« »Ja«, erwidert sie, als würde sie mit einem Fünfjährigen sprechen. Sie wirft ihr Haar zurück und presst die Lippen zusammen. Vermutlich ist sie beleidigt. Ich ziehe tadelnd die Augenbraue hoch. »Ich könnte dich jederzeit wieder versohlen, Schätzchen.« »Ja, habe ich, vielen Dank«, sagt sie rasch und in einem etwas respektvolleren Ton. »Schon besser.« »Ich habe einen Privatjet, den in den nächsten 3 Tagen keiner braucht. Du kannst ihn haben.« »Sicher wird sie ablehnen, aber ich kann es ihr wenigstens anbieten.« Vor Überraschung kriegt sie den Mund nicht mehr zu. Ihr Gesichtsausdruck wechselt rasch zwischen erstaunt, beeindruckt und entnervtem Aufseufzen. »Ich finde, wir haben die Flotte deiner Firma schon mehr als genug missbraucht. Eigentlich will ich es nicht noch einmal tun.« »Meine Firma, mein Jet.« Sie schüttelt den Kopf. Danke für das Angebot, aber ich würde lieber eine ganz normale Maschine nehmen. Die meisten Frauen würden Luftsprünge machen, wenn sie mit einem Privatjet fliegen dürften. Aber offenbar lässt sich diese hier nicht von Reichtümern beeindrucken. Entweder das oder sie will nicht in meiner Schuld stehen. Ich bin nicht sicher, was zutrifft. Jedenfalls hat sie einen grässlichen Dickkopf. »Wie du willst«, seufze ich. »Musst du noch viel für dein Vorstellungsgespräch vorbereiten?« »Nein.« »Gut.« Obwohl ich nachfrage, verrät sie mir nicht, bei welchen Verlagen sie sich bewerben wird. Stattdessen lächelt sie nur abermals wie eine Sphinx. Keine Chance, ihr dieses Geheimnis zu entlocken. »Ich bin ein vermögender Mann, Miss Steele. Das ist mir voll und ganz bewusst, Mr. Gray. Werden Sie mein Telefon überwachen?« Klar, dass sie sich daran erinnert. »Ehrlich gesagt habe ich heute Nachmittag einiges zu tun, deshalb werde ich es wohl an jemand anderen delegieren müssen«, antworte ich hämisch grinsend. »Wenn Sie ernsthaft jemanden dafür freistellen können, haben Sie offenbar zu viel Personal.« »Oh, heute ist sie wirklich frech.« »Ich werde eine Mail an unsere Personalleiterin schicken und Sie bitten, die Belegschaftszahlen zu checken.« »Dieses Geplänkel ist es, was mir gefällt. Es ist so erfrischend komisch. So etwas habe ich bis jetzt noch nie erlebt.« Mrs. Jones serviert das Frühstück, und ich bin froh, dass es Anna offenbar schmeckt. Nachdem Mrs. Jones hinausgegangen ist, sieht Anna mich an. »Was ist los, Anastasia? Du hast mir immer noch nicht erzählt, weshalb du dich nicht gern anfassen lässt.« »Nicht schon wieder dieses Thema.« »Ich habe dir mehr erzählt als irgendjemandem sonst.« Ich spreche leise, um zu verbergen, wie verärgert ich bin. Warum hackt sie immer weiter darauf herum? Sie isst noch ein paar Bissen von den Pfannkuchen. »Wirst du über unser Arrangement nachdenken, während du weg bist?« »Ja.« »Es ist ihr Ernst. Wirst du mich vermissen?« »Gray.« Offenbar ebenso überrascht von dieser Frage wie ich, blickt sie mich an. »Ja«, erwidert sie nach einer Weile. Ihr Gesichtsausdruck ist offen und ehrlich. Eigentlich hatte ich mit einem kessen Spruch gerechnet, doch sie sagt mir die Wahrheit. Und seltsamerweise vermittelt mir dieses Geständnis Geborgenheit. »Ich werde dich auch vermissen«, murmle ich. »Mehr als dir bewusst ist. Ohne sie wird es in meiner Wohnung ein wenig stiller sein und ein wenig einsamer.« Ich streichle ihre Wange und küsse sie. Bevor sie sich wieder ihrem Frühstück widmet, schenkt sie mir ein reizendes Lächeln. »Ich putze mir noch die Zähne und dann muss ich los«, verkündet sie, nachdem sie aufgegessen hat. »Schon? Ich dachte, du bleibst noch.« Sie scheint erstaunt. Hat sie geglaubt, ich setze sie vor die Tür? »Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen, Mr. Gray. Außerdem müssen Sie nicht ein Imperium regieren?« »Ich könnte auch blau machen.« Hoffnung steigt in mir auf, was man auch meiner Stimme anmerkt. Und meine Vormittagstermine habe ich bereits abgesagt. »Ich muss mich auf die Vorstellungsgespräche vorbereiten und mich umziehen.« Sie betrachtet mich zweifelnd. »Du siehst spitze aus.« »Ach, vielen Dank, Sir«, erwidert sie lässig. Allerdings nehmen ihre Wangen wieder den vertrauten Rosaton an, wie ihr Hintern letzte Nacht. Es ist ihr peinlich. Wann wird sie endlich lernen, mit Komplimenten umzugehen? Sie steht auf und bringt ihren Teller zur Spüle. »Lass ihn stehen.